Packt die Hemden ein und wachst die Häuser rein. Und damit gegen Sonnenbrand. Setzt ein Hirl auf, mit einem Federl drauf. Nimmst den Stecken in die rechte Hand. Tragst den Schlüssel hin zur Frau Nachbarin. Und bedankt sich für die Gefälligkeit. Ja, wo fahren wir hin? Wir verlassen Wien auf ganz unbestimmte Zeit. Fahren wir ins Tiroler Land. Hola di di, hola di, das ist in aller Welt bekannt. Hola di di, hola di, wir wandern dort mit frohem Lied im gleichen Schritt und Tritt. Und Vogel an am Wiesenrand, die zwitschern auch nur mit. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Wie schön ist, wenn man Urlaub hat. Servus. Abitiere. Wir kommen aus der großen Stadt. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Der Onkel und die Tante und alle miteinander. Holare, ur, ur, jo, holare, ur, piri. Holare, ur, ur, jo, holare, ur, piri. Holare, ur, ur, jo, holare, ur, piri. Holare, ur, ur, jo, holare, ur, piri. Aus den USA war ein Bärchen da, auf der Hochzeitsreise waren sie. Über'n großen Teich sind's nach Österreich, in einer Mode wie noch nie. Da war der Urlaub aus, dann fuhren sie nach Haus, und auf einmal war der Frühling da. Und in USA schreit ein Kind Hurra, ja das ist mit in Austria. Ins Tiroler Land, hola radi di di hola di o, das ist in aller Welt bekannt. Hola radi di di hola di o, wir wandern dort mit frohem Lied im gleichen Schritt und Tritt. Und Vogeln am Wiesenrand, die zwitschern auch noch mit. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, wie schön ist, wenn man Urlaub hat. Servus, Amidiere. Wir kommen aus der großen Stadt. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, der Onkel und die Tante.